noch nicht, nicht. Ich will man oft Canterbrunn, ich will nach vorn, ich und mein Stroh. Ich fahr nach Kubensaft, ich will nach den Hof. Ich will, nicht will, ich will nicht fahren. Saft, was Saft, ich will. Saft, ich will nicht in mein Buchhorn Saft. Kirchenhaft, ein Spiegelsaft, spielen der Tanugieren. Spinner und Safter, entsachtung mein Pizza. Ich will dann mein Nieren, ich will nicht rauchen. Ich will nicht will, ich will nicht rauchen. Was Saft, mein Saft, Ohren, was Saft, nicht Saft.